vom Sinn unseres Lebens gesprochen. Und der Uneigennützigkeit der Kunst. Nehmen wir die Musik. Sie ist am wenigsten mit der Wirklichkeit verbunden. Vielmehr zwar verbunden, aber ohne Idee, mechanisch. Durch den bloßen Klang, ohne Assoziation. Trotzdem dringt die Musik durch irgendein Wunder bis in die Seele. Was gerät ins Schwingen in uns? Als Antwort auf die zur Harmonie gebrachten Geräusche. Und verwandelt sie für uns in eine Quelle erhabenen Genusses. Verbindet und erschüttert uns. Wozu ist das alles? Und vor allem, für wen? Sie werden antworten, für niemanden. Und für nichts, nur so. Uneigennützig. Nein, kaum, kaum. Alles hat doch letzten Endes seinen Sinn. Sinn und Ursache.